Abschnitt 36 aus biblische Geschichten des Alten und Neuen Bundes für die Jugend von Christoph von Schmidt. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Einzug ins gelobte Land. Jahr der Welt 2553. Vor Christi Geburt 1447. Die Zeit war gekommen, wo dieses Volk nun in dieses gute, längst versprochene Land eingehen sollte. Mit Wundern und Zeichen, die Gott wirkte, führte es Josue siegend hinein. Der Jordanfluss, der Kanaan von der Wüste scheidet, teilte sich, und sie gingen trockenen Fußes hindurch. Die Mauern der Stadt Jericho stürzten auf den bloßen Schall der Trompeten zusammen. Die Bewohner Kanaans, die durch greuliche Verbrechen das Maß ihrer Sünden vollgemacht hatten, wurden von Josue überwunden. Hierauf teilte Josue das Land unter die 12 Stämme der Israeliten aus. Dieses Land war sehr gut. Quellen und Bäche erfrischten Berge und Täler. Da wuchsen herrlich Weizen und Gerste, Weinstücke, Granatäpfel und Feigenbäume. Es war Überfluss an allem. Öl und Honig gab es in Menge. Darum nannte man es das Land, das von Milch und Honig fließt. Wie froh war nun das Volk, nach so vielen Plagen, sich im Besitz des versprochenen Landes zu sehen. Sie erbauten auf dem Berge Hebal einen Altar und dankten dem Herrn für alles Gute, was er ihnen erwiesen hatte. Auch uns ist ein Reich verheißen, ein besseres noch als das irdische Kanaan, nämlich im Himmel. Traget dieses Versprechen Gottes im Herzen, solange ihr lebt auf Erden, und trachtet im Ernste, dahin zu kommen. Dort ist Ruhe, dort Freude und unser Bleiben. Ende von Abschnitt 36.